Bobino, kein Schwitz, halt nur Geduld. Hört, dann ist das wirklich nicht mein Schuld. Glaubt, da wird vielleicht der Wein wird gut, wann ein Chor wir noch was tun. Oder aber fürcht sich der am Ende, dass der Wein im Keller brennen könnt. Schimpf ja, mir schmeckt der Wein ja doch, kann da ich was dafür. Ja, wann der Wein vom gleichen Jahrgang wie mein alte wär, nicht so viel drunter, der ging drunter. Mein Weibel dürft jetzt an die 50 Jahre sein. Auf er, das wär das rechte heute für den Wein. Und wenn mein heute groß und jung noch wie das Weindel wär, nicht so viel drüber, dann wär's mir lieber. Heut nütz kein Ranz mehr und auch kein kranzig sein. Mit tröster Wein, mit tröster guter alter Wein. Jetzt hast noch ein Liter kost, was kostet, nur damit die Kugel nicht verrost. Solang die Bassine rinnt, ist klar, wird das Geschlader das saure nicht gar. Himmel, Donner, Wetter, kruzi nix, aber gehen's her, wird's aus Sand nicht bis. Schimpf ja, mir schmeckt der Wein ja do, schauen's mir red. Ja, nur so. Ja, Wein, der Wein vom gleichen Jahrgang wie mein alte Bär. Nicht so viel drunter, der ginge drunter. Mein Weibel dürft jetzt an die 50 Jahre sein. Auf er, das wär das rechte Alter für den Wein. Und wenn mein alte groß so jung noch wie das Weindel wär, nicht so viel drüber, dann wär's mir lieber. Heut nicht Karanzen mehr und auch kein grantig sein. Mit tröster Wein, mit tröster guter reuter Wein. Heut nicht Karanzen mehr und auch kein grantig sein. Mit tröster Wein, mit tröster guter alter Wein.